Hallo meine lieben Freunde aus dem deutschsprachigen Bereich. Welch eine Freude, welch eine Ehre, euch doch hier auf Deutsch dienen zu dürfen, in meiner Muttersprache, wie gerne ich das doch tue. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe geplant gehabt, dass ich wesentlich öfter im deutschsprachigen Raum bin. Das war eigentlich mein Ziel bereits für dieses Jahr und auch für das kommende Jahr. Und jetzt, erst heute, wurde ich gefragt, ja, Reinhard, wie sieht es jetzt aus mit deinen Plänen, öfter im deutschsprachigen Bereich zu sein, auch vielleicht mehrere Zeiten in Deutschland zu verbringen? Und meine Antwort war ganz einfach, das ist nach wie vor in meinem Herzen. Nur, wir müssen eben mit diesen Umständen leben, in denen wir uns befinden. Und da müssen wir flexibel bleiben und das Beste tun, was wir tun können, um Gott so gut wie möglich zu dienen. Und das mache ich auch. Das deutschsprachige Raum und Deutschland brennt mir sehr am Herzen. Ist überhaupt keine Frage. Nur, was sollen wir eben tun? Wie Paulus auch es gesagt hat, mehrmals wollte ich zu euch zu kommen und Satan hat es verhindert. Von meinem Verständnis war das genau das Gleiche, was wir jetzt erleben. Nämlich nicht, dass der Teufel selbst einfach in den Weg gestanden ist und es Paulus verhindert hat, sondern dass der Teufel Menschen beeinflusst hat, um Dinge so zu verändern, dass Paulus diese Reise nicht tun konnte. Sorry, und genauso sehe ich das auch. Und von dem her mache ich mir weder Stress noch Druck, noch mache ich mich Sorgen oder mache ich mich kaputt. Wir tun das, was wir tun können, um Gott so gut wie möglich zu dienen und auch dem deutschsprachigen Bereich so gut wie möglich zu dienen. Jetzt gehen wir wieder weiter mit unserem Herzseminar. Jetzt ist mal die Frage, um das Herz wirklich gut zu verstehen, was ist das Herz? Wie ich ja schon gesagt habe, wenn ich vom Herzen rede, dann rede ich von der wirklich physischen Organ des Herzens. Und darum war ja auch, als ich das Cover für mein Buch ausgesucht habe, das ist ja immer, ich denke, das ist jetzt das 17. Buch, das ich geschrieben habe, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, waren 17, waren 18, waren 16, aber bei dem Buchcover gibt es immer dasselbe. Weißt du, Geschmackssache ist ja so etwas Interessantes. Die eine findet dieses Cover schön, der andere findet jenes Cover schön. Der eine sagt, dein Cover ist furchtbar, der andere sagt, dein Cover ist ansprechend. Und letztendlich habe ich mich dazu entschieden, dass ich den Grafikern so gut wie möglich Freiheit lasse, solange ich mit dem Cover leben kann. Das habe ich eigentlich bei den Buchumschlägen bis jetzt so gemacht, okay, werkt, macht, den Verlegern, macht doch, wie ihr wollt. Aber bei diesem Herzbuch war es dieses Mal anders. Bei diesem Herzbuch habe ich gesagt, das muss so sein, wie ich es haben will. Da war für mich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber das war mir sehr wichtig. Und ich habe da den Grafiker gesagt, einige haben daran gearbeitet und ich habe ihnen gesagt, was ich will. Und es ist auch ganz wunderbar herausgekommen. Also für mich ist der Umschlag also der wirklich perfekte. Und vor allem, ich wollte kein Herz, wisst ihr, so das schöne Herz, sondern ich wollte ein wirkliches Herz, das Organherz. Denn ich bin überzeugt, wenn die Bibel vom Herzen redet, redet sie vom Organ und nicht von etwas Mystischem. Was ist das Herz? Wir möchten jetzt ein bisschen darüber reden, um das Herz wirklich gut zu verstehen. Das Herz ist nicht der Geist. Und ich habe jetzt von einem Mann in Brasilien einige Nachrichten, hat er immer wieder geschickt an mein Team. Und die Nachrichten waren so in etwa so. Aber Reinhard, der großartige Mann und Gottes und Reverend Kenneth Hagin, der hat gesagt, das Herz ist der Geist. Wann immer du in der Bibel Herz liest, kannst du das Wort einfach auswechseln für Geist. Denn es ist ein und dasselbe. Und du kommst jetzt und sagst, das Herz ist nicht der Geist. Ich bin jetzt konfus, wer hat recht, Kenneth Hagin oder du? Und ich habe diesen jungen Mann gesagt, erstens sollen dich Menschen nicht konfus machen. Das ist schon die erste Sache. Wie kannst du konfus sein, weil du auf Menschen hörst? Du musst einfach selbst das Wort Gottes studieren und musst zu deiner Entscheidung kommen. Ich habe diesem Mann gesagt, das ist ganz so simpel, ganz einfach. Ich habe diesem Mann gesagt, ich habe das studiert, von der Bibel her. Ich habe mir jeden einzelnen dieser 854 Erwähnungen des Herzens im Griechischen, im Hebräischen angeschaut. Jeden einzelnen. Ich habe 20 Jahre lang mich damit befasst, bevor ich das erste Mal überhaupt die Sachen wirklich jetzt detaillierter gelehrt habe und das Buch geschrieben habe. Und ich habe zu diesem Mann gesagt, das kam eben, das ist nach dem ganzen Studieren, das ist meine Auffassung. Das heißt jetzt nicht, dass ich recht habe und Kenneth Hagin hatte nicht recht. Es ist einfach meine Auffassung. So simpel ist das. Und daher, ich sehe es nicht so, dass das Herz der Geist ist. Für das Wort Geist ist im Großen und Ganzen in Hebräischen und im Griechischen ein anderes Wort wird verwendet. Wenn ich das so sage im Großen und Ganzen, warum sage ich das? Weil gewisse Worte werden in der Bibel ja wechselweise verwendet. Die werden ja dasselbe Wort, wird einmal so und einmal so verwendet. Kommt das im Zusammenhang drauf an? Wie ich ja gesagt habe, in meiner englischen Bibel wird das Wort Herz über 1000 Mal verwendet. Aber im Urtext nicht über 1000 Mal, nur 854 Mal habe ich gezählt. Kann mich ja auch verzählt haben. Aber ich habe keine 1000 gezählt. Und von meinem Studium her, der Geist ist das wahre Ich. Das Geist ist jetzt mein innerer Mensch. Das Geist ist der, der mit Gott konnektiert ist. Der geistliche Mensch. Es ist auch nicht die Seele. Und hier sage ich wiederum ganz bewusst mein Verständnis. Denn Leute sagen ja generell im christlichen Bereich so, ich denke, das ist so die generelle Meinung, die Seele ist der Sitz meiner Gefühle, die Seele ist der Sitz meines, wie wird gesagt, Wille, Gefühle und it's the world, the feelings and noch irgendetwas. Auf jeden Fall, ich sehe das nicht so. Ich sehe die Seele und das Denken, genau. Ich sehe die Seele nicht als Gefühle, Denken und Wille. Ich sehe die Seele als den Willen. So sehe ich für mich ja die Seele. Die Seele ist der Bereich von meinem, vom Reinhard, der die Entscheidung hat, Dinge zu tun. Der einen Willen hat. Das kann ich so tun. Ich sehe die Gefühle mit dem Herz konnektiert und nicht mit der Seele. Das ist meine Auffassung. Also für mich ist die Seele ganz, ganz einfach, das ist der Reinhard, der Teil vom Reinhard, der Entscheidungen treffen kann, der einen freien Willen hat, den Gott mir gegeben hat. Gott hat mir die Fähigkeit gegeben, selbst Dinge zu entscheiden. Und wenn zum Beispiel, was für mich eine Klarheit geworden ist, und ich sage das mit großer Vorsicht, völlig klar, ich sehe mich selbst, also den Reinhard, ich sehe mich selbst nicht als eine Person 3 in 1, Körper, Seele und Geist, sondern ich sehe mich als Person 4 in 1, Körper, Seele, Geist, Herz. Aber Moment, Reinhard, Herz ist ja Teil des Körpers. Ja. Wir glauben so viel herum an den Worten und nehmen ein Wort heraus aus einem Zusammenhang und sagen dann, der hat das gesagt. Natürlich sind wir nicht 4 in 1. Ich habe euch nur gesagt, wie ich mich sehe, denn das hilft mir viel besser, mit meinem eigenen Herzen umzugehen und Verantwortung auch zu übernehmen für das, was in meinem Leben ist und was aus dem Herzen herausgeht. Also natürlich sind wir 3 in 1, aber ich tue mir persönlich, leichter, wenn ich mich sehe als Körper, Seele, Geist und Herz. Denn das Herz ist für mich so die Schaltzentrale des Lebens, wisst ihr? Und daher, für mich persönlich, habe ich das noch als einen vierten Teil dazugenommen, denn dann kann ich immer wieder mich daran erinnern, dass dieser Teil, das Herz, einfach der ganz der wichtige Teil ist. Und unser Geist ist ja vollkommen. Epheser 2, Vers 1 sagt uns Folgendes. Er sagt, wir waren tot in Sünden und Übertretungen. Er hat uns lebendig gemacht, nachdem wir tot waren in Sünden und Übertretungen. Hör mal zu. Wie waren wir tot? Ja, wir waren geistlich tot. Korrekt. Deine Seele war nicht tot. Als du in Sünden und Übertretungen warst, konntest du nach wie vor freie Entscheidungen treffen. Dein Körper war nicht tot. Ganz offensichtlich, ganz klar. Dein Herz war auch nicht tot. Du hast Empfindungen gehabt, du hast Gefühle gehabt. Du warst geistlich tot. Und ich möchte euch etwas weiterhelfen hier, nämlich was den geistlichen Tod betrifft. Wir haben im Generellen, und ich generalisiere das, ist mir völlig klar, wir haben im Generell so diese Einstellung gehabt unter den Christen, dass Tod ist das Ende der Existenz. Nur ich sehe Tod absolut nicht so. Und ich denke auch von Gottes Sicht, von geistlicher Sicht, auch von der hebräischen Denkweise, denke ich, dass Tod nicht so verstanden wird. Schau mal, mein lieber Freund. Gott hat gesagt, von dem Tag an, wo du von dieser Frucht essen wirst, wirst du sterben. Und da haben sich immer wieder die Theologen den Kopf zerbrochen. Moment mal, Gott hat gesagt, von dem Tag an wirst du sterben. Aber er ist nicht gestorben. Ja, das war dann so, das langsame Absterben hat begonnen und der geistige Tod ist eingetreten. Hör zu, wenn du Tod als Ende der Existenz siehst, dann wirst du sehr viele Probleme haben mit sehr vielen Sichtweisen der Bibel. Ich sehe Tod nicht als Ende der Existenz, sondern als Trennung, als eine einfache Trennung. Was ist, wenn ich sterbe? Okay, so ganz natürlich gesprochen. Wenn der Reinhard jetzt plötzlich tot umfällt, höre ich auf zu existieren, ja oder nein? Nein. Der Geist trennt sich vom Körper. In dem Augenblick, wo der Geist sich vom Körper trennt, sprechen wir vom Tod. Aber ich werde ganz normal weiter existieren. Ich werde weiter leben. Und ich sehe auch den geistigen Tod nicht als, der Geist hat nicht existiert, sondern ich sehe den geistigen Tod als solchen, dass der Geist getrennt war von Gott. Und durch die Sünde wurden wir geistlich tot. Das heißt, unser Geist war nach wie vor existent. So verstehe ich das vom Wort Gottes her. Aber unser Geist war völlig getrennt von Gott. Darum, wenn wir neu geboren wurden, wurde unser Geist wieder mit Gott connected und kam in diese neue, wieder in diese Verbindung mit Gott. Und wenn die Bibel sagt, dass Gott uns lebendig gemacht hat, wo wir geistlich tot waren, da sehe ich dann, dass du es lebendig gemacht hast. Jetzt sind wir wieder mit Gott vereint. Unser Geist. Das heißt, der Geist des Menschen war nach wie vor in ihm. Denn die Bibel spricht auch davon, dass wenn der Geist den Körper verlässt, ist der Mensch tot. Das heißt, wenn der Mensch geistlich tot war, durch unsere Übertretungen und Sünden, wenn das bedeuten würde, dass der Geist jetzt nicht mehr existent war, dann hätte der Mensch gar nicht leben können. Darum, der Geist, der war nach wie vor existent, aber er war nicht mit Gott in Verbindung. Das ist für mich der geistliche Tod. Jetzt, durch das Wiederbekehrtsein, durch die Wiedergeburt, kam der Geist wiederum in Verbindung mit Gott. Und das ist eben das, was für mich wichtig ist. Warum ist das für mich wichtig? Die Bibel sagt uns im Korintherbrief, wenn jemand dem Herrn angehört, ist er ein Geist mit ihm. Das heißt, Reinhards Geist, obwohl ich eigentlich die Aussage Reinhards Geist nicht mag, da der Geist ja das wahre Ich ist, der wahre Reinhard ist ja der Geist. Ich habe eine Lehre, ich weiß nicht, ob es die auch auf Deutsch übergibt, ob dies hier übersetzt wurde, über unsere wahre DNA. Und wisst ihr, und ich sehe, das wahre Ich ist ja der Geistmensch. Das ist der wahre Reinhard. Und der lebt in einem Körper. Aber ich spreche das jetzt mal bewusst für euch so aus. Weißt du, dass der Geist, also mein Geist, ist mit Gott jetzt in Verbindung. Die zwei sind eins. Geist Reinhard, Geist Gott sind eins. Wer Gott angehört, ist ein Geist mit ihm. Und da wir vereint sind, Gottes Geist und mein Geist sind eine Einheit, heißt das, dass mein geistlicher Mensch hat alles und weiß alles, braucht weder gestärkt zu werden, noch ernährt zu werden, noch braucht er irgendwelche Informationen noch von Gott. Der hat alles, was von Gott bereits mir gegeben wurde. Warum? Wenn mein Geist und dein Geist bereits vollkommen ist, wenn dein Geist und mein Geist eine Einheit ist mit Gott, wenn dein Geist und mein Geist zusammen sind mit Gott und von Gott alles haben, was Gott hat, wo liegt dann das Problem? Es liegt im Herzen. Denn wenn die Dinge, die von meinem Geist und in meinem Geist eine Gewissheit sind, die müssen in mein Herz gelangen, um von meinem Gehirn dann prozessiert zu werden, damit ich die dann auch wirklich ergreifen kann. Und daher ist es für mich ist es verständlich geworden, dass wir nicht mit unserem Gehirn denken, sondern mit unserem Herzen denken. Und das Gehirn prozessiert diese Gedanken. Das verarbeitet diese Gedanken. Das ist so wie der Computerprozessor, der Prozessor. Immer wieder sehen wir Bibelstellen, die ganz klar zeigen, dass das Denken aus dem Herzen herauskommt und nicht aus dem Gehirn. Schau her, Markus 7, Vers 21 ist eine Aussage, die sehr klar ist. Aber das ist nicht eine Aussage, bitte, meine lieben Freunde. Das sind viele Aussagen, die das ganz klar ausdrücken. Wenn du das Gesetz der ersten Erwähnung anwendest, was ja unter Bibelauslegungen, unter Bibelauslegern als akzeptiert angenommen wird, dass wenn wir ein bestimmtes Thema verstehen wollen, dann schauen wir mal, wo das als erstes erwähnt wird in der Bibel. Und von hier sehen wir ein so gewisses Pattern, ein Muster. Das Muster geht von da aus, was Gott damit sagen will. Die erste Erwähnung des Herzens hat mit Gedanken zu tun. Und wir werden später noch darüber reden, in 1. Mose 6, Vers 5. Aber schau dir mal jetzt Markus 7, Vers 21 aus. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken. Die Gedanken kommen woher? Die kommen aus dem Gehirn oder die kommen aus dem Herzen? Die kommen aus dem Herzen. Von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Herz so eine Art eigenes Gehirn besitzt. Das Herz hat etwa 40.000 Neuronen. Denk mal, ich habe das am Anfang schon erwähnt. Das Herz schlägt, ohne den Befehl vom Gehirn zu bekommen, da es das Herz gibt bevor und das Herz bereits schlägt, bevor noch ein entwickeltes Gehirn da ist. Bis in etwa den 90er Jahren haben im Großen und Ganzen hat die Wissenschaft angenommen, dass die Information vom Gehirn zum Herzen geht. Heute weiß man, dass es eine ständige Kommunikation gibt zwischen Gehirn und Herz. Nämlich, das Gehirn kommuniziert sehr wohl mit dem Herzen, es kommuniziert ja mit allen Organen unseres Körpers, aber das Herz kommuniziert auch ständig mit dem Gehirn. Wissenschaftler haben herausgefunden durch wissenschaftliche Prüfungen und Messungen, dass das Herz mehr Informationen sendet an das Gehirn als das Gehirn an das Herz. Das Herz, das denkt nicht rational, sondern das Herz, das denkt in Eindrücken. Diese Eindrücke, die vermischt sind mit Emotionen, die werden dann an das Gehirn geschickt und im Gehirn werden sie dann ganz einfach verarbeitet. So, unser Gehirn nimmt die Eindrücke des Herzens, um das ganz einfach auszudrücken. Das Herz denkt. Wir denken mit dem Herzen, so ist mein Verständnis. Wenn wir uns lange und intensiv genug mit einem gewissen Gedanken befassen, dann wird dieser Gedanke am Anfang mit Gefühlen vermischt, die sich dann in Emotionen umwandeln, die dann in meinem Herz eine Botschaft geschrieben haben. Und wenn diese Emotionen zusammen mit den Gedanken des Herzens sich vereint haben, dann hat mein Herz eine Botschaft geschrieben bekommen. Das heißt, ich nenne das dann die Herzenswahrheit. Mein Herz hat das ergriffen. Schau mal Lukas Kapitel 9, Vers 47. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Die Gedanken des Gehirns oder die Gedanken des Herzens? Ich sage dir einen wissenschaftlichen Fakt hier, den ich gelesen habe. Wenn wir schlechte Entscheidungen treffen, wenn wir uns auf toxische Gedanken einlassen oder giftige Gedanken einlassen, zum Beispiel Gedanken wie Unvergebenheit, Bitterkeit, Irritation oder Gedanken wie ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, das bringe ich nicht zustande, dann verändern wir, haben Wissenschaftler herausgefunden, dann verändern wir die eigene DNA. Und durch das Veränderung der eigenen DNA wird das Gehirn verändert. Es verändert sich die Struktur unseres Gehirns und die Struktur unseres Gehirns, die wird negativ verändert. Das Gehirn prozessiert das Ganze und geht sofort in eine Haltung der Verteidigung. Und durch diese Verteidigungshaltung, die interpretiert das Gehirn, der Prozessor, die interpretiert das Gehirn als negativen Stress. Und dieser negative Stress, der drückt sich dann negativ in unserem Körper aus. Da werden vom Gehirn sogar toxinische, ist das ein deutsches Wort? Giftige. Da werden vom Gehirn giftige Chemikalien ausgeschüttet. Also, ganz einfach, ohne großen wissenschaftliche komplexe Darstellungen, damit jedermann das auch ganz einfach verstehen kann. Du denkst mit dem Herzen. Dein Herz denkt. Deine Seele entscheidet, was du denkst. Mein Freund, bei unserem Herzwochenende, bei unserem Herztransformationswochenende, was ich immer wieder gesagt habe, ich habe das, ich weiß nicht, wie viele Dutzende Male überlegt. Ihr müsst aufhören, euch als Opfer zu sehen. Niemand von uns ist Opfer. Du kannst nicht entscheiden, was Menschen gegen dich tun oder was Menschen dir antun, aber wie du darauf reagierst, ist deine Entscheidung. Und wenn wir nicht Verantwortung übernehmen für unser Herz, dann wird sich in unserem Leben nichts verändern. Und das habe ich als eines der größten Hindernisse gesehen. Der hat das gegen mich getan, der hat jenes gegen mich getan, der sagt das, die Regierung, der Teufel, Gott und der das Umfeld und der Mitmensch und die Mutter und der Vater und die Vergangenheit und. Niemand wird sein Herz verändert bekommen, wenn er nicht aus der Opferrolle endlich raussteigt. Du bist nicht Opfer. Ich bin nicht Opfer. Ja, wir haben viele Dinge miterlebt, die ungerecht waren. Haben wir alle. Ja, wir haben viele traumatische Erlebnisse in der Vergangenheit gehabt. Ja, haben wir alle. Und ich weiß, die Sachen, die ich in diesem Zusammenhang sage, die sage ich so betont, bewusst so betont, weil ich die Menschen so sehr liebe und die Menschen, die sitzen in ihrem Gefängnis drinnen, wenn sie nicht Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Herz. Mein lieber Freund, und ich sage dir das auch, wie ich das für mich so klar sehe, es ist völlig egal, was dir angetan wurde. Das ist nicht dein wahres Problem. Dein wahres Problem ist nicht die Ablehnung, die du erlebt hast. Dein wahres Problem ist nicht, was du als Kind mitgemacht hast. Dein wahres Problem ist auch nicht, was dir im Mutterleib angetan wurde. Du bist jetzt erwachsener Mensch und als erwachsener Mensch bist du jetzt verantwortlich für dein eigenes Herz und für den Zustand deines Herzens. Und nur wenn wir diese Verantwortung übernehmen, dann können wir auch Veränderung erleben. Wisst ihr, und ich weiß, wovon ich rede. Und hier müssen wir immer wieder ansetzen. Schau, im Grunde genommen, wenn du sexuell missbraucht wurdest, war der sexuelle Missbrauch schlimm? Ja, natürlich. Sexueller Missbrauch ist immer schlimm. Ich arbeite in Brasilien mit sexuell missbrauchten Kindern. Ganz, ganz schlimm. Aber das wahre Problem ist nicht der sexuelle Missbrauch, sondern das wahre Problem ist, was hat dieser sexuelle Missbrauch an deinem Herzen getan? Nicht an deinem Körper, an deinem Herzen. Das ist das wahre Problem. Denn aus dem Herzen springen auch all das Leben, springt aus dem Herz. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Als erwachsener Mensch bist du verantwortlich für dein Herz. Das heißt, es ist nicht einmal das wahre Problem, was mein Missbrauch an meinem Herzen getan hat, sondern das wahre Problem ist, was habe ich erlaubt, in meinem Herzen zu sein? Wenn ich Verantwortung übernehme für mein Herz und durch Vergebung loslasse und Gedanken der Liebe ausdrücke, dann ändert sich mein Herz. Liebe, die euch fluchen, tut gut denen, die euch Schlechtes getan haben. Und wir müssen endlich aufhören, damit Opfer zu sein von der Vergangenheit, von unserem Vater, von unserer Mutter, von der Gemeindeleitung, von den religiösen Leuten, die uns was für sich alles erzählt und angetan haben, von der Regierung, vom Chef, vom Boss, von der Ehefrau, vom Ehemann. Wir sind keine Opfer. Wir sind dafür verantwortlich, was wir erlaubt haben, das in unserem Herzen ist. Und hier haben Wissenschaftler Folgendes herausgefunden. Wenn ich mich entscheide, diese negativen Gedanken in meinem Herzen zu halten, diese negativen Herzensgedanken, die werden vom Gehirn prozessiert und dann werden Stresshormone ausgeschüttet vom Gehirn Und das beeinflusst meinen ganzen Körper. Und die DNA verändert sich sogar, die Gehirnstruktur verändert sich sogar. Und das Begeisterndste, meine lieben Freunde, das Begeisterndste, so toll hat Gott uns geschaffen. Wisst ihr, alles, was Gott sagt in seinem Wort, hat einen Sinn. Wenn Gott sagt, liebe deine Feinde, dann geht es ja gar nicht nur darum, dass wir das Herz Gottes unseren Feinden gegenüber ausdrücken sollen. Natürlich ist das wichtig. Aber dann geht es ja um viel mehr. Dann geht es ja auch darum, dass es mir gut tut, meine Feinde zu lieben. Und dass es mir schlecht tut, meine Feinde nicht zu lieben. Wenn ich lieblos bin gegenüber meinen Feinden, dann hat diese Lieblosigkeit und diese lieblosen Gedanken, die verändern meine DNA. Dadurch meine DNA verändert wird, verändert sich meine Gehirnstruktur. Wenn meine Gehirnstruktur verändert ist, schütten sie Stresshormone aus und negative Toxine und Chemikalien. Und die machen mich selbst kaputt. Das heißt, meine Feinde zu lieben tut mir gut, meine Feinde nicht zu lieben tut mir nicht gut. Denk mal drüber nach. Das finde ich so, so genial, dass wenn Gott diese Dinge gesagt hat, dann hat er in Wirklichkeit nicht nur an seine Feinde gedacht, sondern auch an uns gedacht. Oh, was haben wir doch für einen wunderbaren Gott. Welchen genialen Schöpfer haben wir, der uns so genial geschaffen hat. Ich sage gerne, weißt du, unser Herz funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk. Das hat Gott so perfekt geschaffen und das funktioniert auch so perfekt. An dieser wissenschaftlichen Studie habe ich noch etwas ganz Begeisterndes gefunden. Nämlich, genauso negativ wie unser Herz und die Gedanken unseres Herzens unsere DNA, unser Gehirn, unser Wesen beeinflusst, genauso ist es im Gegenteil. Und das war für mich etwas, was mich so fasziniert hat. Als ich gesehen habe, wie immer mehr die Wissenschaft dem Wort Gottes Recht gibt, und wie nicht nur ein gutes Herz tut gut wie Medizin, sagt die Bibel, ein fröhliches Herz tut gut wie Medizin. Über 80 Mal verwendet das Wort der Weisheit, das Buch der Weisheit, die Sprüche, das Wort Herz. Und Wissenschaft hat gesagt, genauso wie die negativen Gedanken deines Herzens, die sagen nur negative Gedanken, die sagt es nicht Herz, die Wissenschaft. Es gibt ein Institut, bei dem ich sehr, sehr viel studiert habe und sehr viel gelernt habe in Amerika. Die befassen sich mit dem Herzen sehr. Denen ist schon bewusst, dass diese Dinge aus dem Herzen hervorkommen. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht hier darum um Folgendes. Nicht nur, dass die negativen Haltungen, Herzenshaltungen, uns jetzt so negativ beeinflussen, die DNA verändern, sondern im Gegenteil funktioniert es auch. Das heißt, diese Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn ich mich entscheide, anstatt negativ zu denken, wie Unvergebenheit, Lieblosigkeit, Hassgefühle, Rachegefühle, wenn ich mich entscheide, positiv zu denken, dann verändert das auch meine DNA im Positiven. Auch die Dinge, die kaputt gemacht wurden, die können wiederhergestellt werden. Es können ständig, hat eine wissenschaftliche Studie gesagt, es können ständig bis am Ende deines physischen Lebens auf der Erde neue Neuronen und neue neurologische Verbindungen geschaffen werden. Bis am Ende deines Erdenlebens ist dein Gehirn veränderbar. Stell dir das mal vor. Das heißt, wenn ich mich übe darin, ständig Meditationen durchzuführen, ständig mein Herz zu verändern, verändert das mein Gehirn, was wiederum meinem Körper gut tut. Wie toll hat Gott uns doch geschaffen. Wenn wir lernen, über die Dinge nachzusehen, und was sagt uns doch Philipper Kapitel 4, Vers 8? Und übrigens, meine Brüder, gibt es etwas Liebliches? Gibt es etwas Gutes? Gibt es etwas Lobenswertes? Und er zählt all die guten Dinge auf. Dann sind darüber nach. Meine Freunde, wenn wir lernen, über die Dinge nachzusinnen, die Gott uns sagt, dass sie Realität sind und Wahrheit sind und nicht diese anderen Herzensgesinnungen krampfhaft festhalten, dann werden wir ein Leben und Leben im wahren Überfluss haben. Zum Beispiel, denk nur mal an dich selber. Wisst du, früher habe ich auch geglaubt, dass es gibt den Optimisten und den Pessimisten. Heute glaube ich das nicht mehr. Heute glaube ich, es gibt Menschen mit einem guten Herzen, die gelernt haben, ihr Herz gut zu strukturieren. Oder wie die Bibel es im Sprüche nennt, ein verständiges Herz. Und es gibt Menschen mit einem krummen Herzen. Nicht positiv, nicht Optimist und Pessimist. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, sein Herz so zu beeinflussen, dass wir in allen Dingen das Gute sehen. Und jeder Mensch hat die Fähigkeit, sein Herz so zu beeinflussen, dass wir nur das Negative sehen. Heute glaube ich auch nicht mehr an diese Lehren der Psychologie von, ich bin halt Sanguiniker, ich bin halt Melancholiker, ich bin halt Phlegmatiker, ich bin halt Choleriker. Hör zu, mein lieber Freund. Wenn wir tatsächlich die DNA Christus haben, und das können wir ganz genau beweisen, aber um dieses geht es jetzt hier nicht in diesem Herzseminar. Wenn wir die DNA Christus haben, dann möchte ich dich mal fragen, war Christus Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker oder Melancholiker? Welches dieser Temperaments hatte ihn im Griff? Das Leben geht aus unserem Herz aus. Und wenn wir nur lernen, ähnlich lernen könnten, für unser Herz Verantwortung übernehmen. Wisst ihr, ich brauche nicht melancholischer sein. Oh, die Welt ist eben in einer traurigen Stimmung. Ich kann die Botschaft auf dem Herz schreiben. Ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, Christus. Ich kann Botschaften auf mein Herz schreiben. Ich mehr als Überwinder durch den, der mich kräftig macht, Christus. Und wenn ich diese Wahrheiten auf mein Herz geschrieben habe, dann wird der Melancholische plötzlich zu mehr als Überwinder. Wenn ich diese Wahrheiten auf mein Herz geschrieben habe, dann verändert sich alles in meinem Leben. Wenn die Bibel davon spricht, unsere Sinne zu erneuern, ich sehe das nicht so, dass wir unsere Gedanken erneuern sollen. Leute haben auch mich beim Seminar mehrmals die Frage gestellt, ja Rainer, Moment mal, was ist dann der Sinn? Was ist das Herz? Was ist dann die Seele? Schauen wir uns mal diesen Bibelvers an vom Sinnen und vom Erneuern der Sinne. Römer Kapitel 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also wenn ich den Zusammenhang anschaue, wenn ich diese Bibelstelle und diese Aussage mal jetzt nehme in diesem Kontext und sie nicht herausreiße, dann geht es was? Passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes. Das heißt, ich sehe den Sinn als die Art und Weise, wie ich denke und nicht was ich denke. Ein Beispiel. Die Welt hat einen klaren Gedankengang und einen klaren Gedankenprozess betreffs jedes Thema dieses Lebens. Nehmen wir Geld. Die Welt sagt ganz klar, welche Wichtigkeit das Geld hat, welchen Wert das Geld hat, wie wir mit Geld umgehen sollen. Ganz klar. Gott sieht die Dinge aber sehr anders. Und jedes Mal, wenn ich im Wort Gottes sehe, über irgendein Gebiet meines Lebens, wie Gott darüber denkt, und ich mich ihm unterordne und ich mich ihm anpasse, dann wird mein Sinn verändert. Und durch die Veränderung dieses Sinnes wird mein Sinn erneuert. Und durch die Erneuerung des Sinnes verändert sich mein Wesen. Zum Beispiel, die Welt sagt, du gehst arbeiten, um Geld zu verdienen. Aber Gott sagt, alles, was ihr tut, das tut ihr für den Herrn. Und jedes Mal, wenn ich mich dem anpasse und dem beuge, durch meine demütige Herzenshaltung, was Gott sagt zu diesem Thema, dadurch wird mein Sinn erneuert. Und durch die Erneuerung meines Sinnes verändert sich mein Wesen. Ist ein ganz simpler Prozess. Wenn ich in die Arbeit gehe, nicht als erster Linie, um Geld zu verdienen, sondern als erster Linie, um Gott zu dienen, dann bin ich der beste Mitarbeiter, den mein Chef hat. Denk mal darüber nach. Denn ich diene jetzt Gott. Dadurch verändert sich mein Leben. Und so einfach ist es auf jedem Gebiet meines Lebens. Schau, was sagt Gott zu diesem Gebiet. Und das wird dann deine Gesinnung. Das wird deine Sinneshaltung. Dadurch verändern wir uns ständig. Also für mich ist es so, dass wir immer wieder daran Acht haben müssen, dass wir unsere Gesinnung ändern und dem anpassen, was Gott sagt, dass es sein soll. Die Wahrnehmung ist auch so ein Schlüssel, wenn es ums Herz geht. Und wisst ihr, wir halten es sehr gerne oft fest daran, dass unsere Wahrnehmung die richtige ist. Meine Freunde, als ich das für mich persönlich erkannt habe, das hat so viel in meinem Leben verändert. Oh, du liebe Zeit, was hat das verändert? Ich gebe euch mal ein einfaches Beispiel. Du sitzt irgendwo mit Freunden zusammen und du erzählst eine Geschichte. Du erzählst irgendetwas, was du im Urlaub erlebt hast und du warst im Urlaub und da hast du das und das gemacht und das erzählst du deinen Freunden ganz begeistert. Plötzlich sagt dein Ehepartner, nein, so war es nicht. Und dein Ehepartner sagt, dass da waren gewisse Details der Geschichte nicht so, wie du es soeben erzählt hast. Kennt ihr euch? Habt ihr schon erlebt? Ja, die verheiratet sind, die erleben das. Und was haben wir, bald hätte ich gesagt, Dummköpfe? Wir sind ja nicht Dummköpfe, wir sind Neuschöpfungen in Christus, aber wir handeln oft wie Dummköpfe. Wie haben wir dann auf Dummköpfe gehandelt und wir streiten mit unserem Ehepartner? Nein, nein, es war doch so. Der Ehepartner sagt, nein, nein, nein, sowas nicht. Hör zu, wie war es wirklich? Als ich das verstanden habe, das hat so viel Ruhe gebracht in meinem eigenen Leben. Vier Evangelien wurden geschrieben. Mehrmals wird dieselbe Geschichte beschrieben und die wird viermal anders beschrieben. Wer hat recht? Matthäus? Markus? Lukas? Oder Johannes? Wer war der Jünger, den Jesus liebte? Johannes? Nein, war es nicht. Doch, doch, doch. Der Einzige, der diesen Ausdruck verwendet, der Jünger, den Jesus liebte, war Johannes. Jesus hat das nie gesagt. Auch nicht Matthäus, Markus und Lukas. Hör zu, es war die Wahrnehmung Johannes, dass er der Jünger war, den Jesus liebte. Nur die Tatsache ist, die Wahrheit ist, Jesus hat den Johannes nicht mehr geliebt als den Petrus, als den Jakobus, als den Thomas. Er hat ihn auch nicht mehr geliebt als den Judas. Jesus nannte Judas Freund ganz am Ende. Jesus erbot den neuen Bund, den Judas an. Ganz am Ende, beim letzten Abendmahl. Das sagt die Bibel, er gab jeden von ihnen und sagt, nehmt doch und esst. Das heißt, Jesus hat Judas genauso geliebt wie Johannes. Warum konnte Johannes sagen, der, den Jesus liebte? Warum? Das war seine Wahrnehmung. Und was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Dein Ehepartner hat die Geschichte im Urlaub anders wahrgenommen als du. Weder der Ehepartner hat recht, noch du hast recht und doch habt ihr beide recht. Und Freunde, es ist so wichtig, dass wir aufhören darauf zu beharren, dass unsere Wahrnehmung die Wahrheit ist. Warum ist das so wichtig? Wenn ich darauf bestehe, dass du mich abgelehnt hast, weil das, dann mache ich eine Verurteilung und bestehe ich darauf, dass, wie ich das wahrgenommen habe, ist das richtig. Und wenn ich das mache, komme ich aus dem Gefängnis meines Herzens nicht heraus. Ich sitze fest in meiner Verurteilung, ich sitze fest in den Schmerzen meines Herzens, ich sitze fest in den Erinnerungen meines Herzens, auf die ich bestehe, dass sie genauso waren, wie ich sie wahrgenommen habe. Mein Freund, ob sie so waren oder nicht, gar nicht wichtig. Wichtig ist mal, dass du aufhörst darauf zu bestehen, dass deine Wahrnehmung die Wahrheit ist. Ich gebe dir ein klares Beispiel. Ich habe einen geistigen Sohn, den Matthäus. Viele von euch haben ihn bestimmt schon über das Internet kennengelernt. Und vor kurzem hat Matthäus eine Aussage gemacht, die hat so perfekt hineingepasst in dieses Thema der Wahrnehmung. Nämlich Folgendes. Matthäus hat zwei Brüder. Er ist der Jüngste. Und ich kenne die ganze Familie sehr gut. Ich kenne beide Brüder sehr gut. Ich kenne alle Ehefrauen. Ich kenne die Eltern von Matthias sehr, sehr, sehr, sehr gut. Wir haben wirklich enge Beziehungen. Die sind immer wieder bei mir zu Hause. Und hier ist Folgendes geschehen. Matthäus, sein Vater, hat ihn immer in der Früh zur Schule gebracht. Das nächste Mal, als Matthäus seinen Vater wieder sah, war am nächsten Tag, als der Vater ihn in die Schule gebracht hat. Denn der Vater arbeitete so spät und so lange, nachdem der Vater den Jungen in die Schule gebracht hat, ging der Vater in die Arbeit. Der Vater arbeitete jeden Abend so spät, dass die Kinder erst den Vater wieder am nächsten Morgen gesehen haben, als es darum ging, in die Schule zu gehen. Matthäus' Wahrnehmung war folgende: Mein Vater kümmert sich nicht um mich. Mein Vater ist immer abwesend, also ich bin für meinen Vater nicht wichtig. Eines Tages, da war Matthäus bereits ein erwachsener Mann, hat der Herr dem Matthäus etwas geoffenbart, nämlich: Der Grund, warum dein Vater so viel und so lange gearbeitet hat, ist, weil ihr Kinder dem Vater so viel bedeutet habt, dass der Vater unbedingt Geld haben wollte, um mit euch Kindern im Urlaub zu fahren und Zeit zu verbringen, nur mit der Familie. Die einzige Möglichkeit, das tun zu können, war, er musste so viel arbeiten. Und als Matthäus seine Wahrnehmung losgelassen hat und sie dem Herrn hingelegt hat und gesagt hat, meine Wahrnehmung war meine Wahrnehmung, aber die an der halte ich nicht mehr fest, als dass sie richtig war, dann war er innerlich in seinem Herzen frei. Und wie viele von uns, wir beharren darauf, so war es. Und als ich erkannt habe, so habe ich es wahrgenommen. Ob so war oder nicht, ist jetzt gar nicht wichtig. Denn ich beharre nicht mehr darauf, dass meine Wahrnehmung die Wahrheit ist. Hör zu, letztendlich filtern wir alle unsere Wahrnehmungen durch unser Herz. Alle. Wenn du ein verletztes Herz hast, dann nimmst du die Sachen ganz falsch wahr. Völlig anders. Ich kann dieselbe Aussage machen zu zwei Personen. Die eine Person sieht die als positiv, die andere Person sieht die als negativ. Warum? Weil unser Herz der Filter ist. Und wenn mein Herz ein schmutziger Filter ist, wenn mein Herz ein Filter ist der Ablehnung, weil mein Herz so verdreckt ist, dann werde ich die Dinge ganz anders wahrnehmen. Und was tun wir? Wir schieben die Schuld auf den anderen. Wir sagen, du hast das so getan, du hast das so gesagt, du hast das, du hast das, du hast das. Und dann laufen wir weg. Mein Chef ist so gemein. So gemein. Ich wechsle die Arbeitsstelle. Wir nehmen unseren Chef so wahr. Und was tun wir? Wir bestehen darauf, wir beharren darauf, dass meine Wahrnehmung richtig ist. Und dann ähnlich finden wir eine andere Arbeitsstelle. Ah, der Chef ist so lieb, die Mitarbeiter sind so toll, wie wunderbar. Nur in 3 Monaten hat sich der Chef wieder so verändert, dass er nicht mehr lieb ist. Warum? Weil es nichts zu tun hat mit unseren Umständen, es hat zu tun mit der Wahrnehmung unseres Herzens. Und wenn wir nur lernen würden, unseren Filtern zu reinigen und achten darauf, auf unseren Filter des Herzens und nicht darauf zu bestehen, dass meine Wahrnehmung jetzt die richtige ist, dann würde es uns gleich viel besser gehen. Wie oft war ich erstaunt, dass Menschen gesagt haben, ah, der Reinhard hat die Sachen so und so und so und so gesagt. Und ich dachte mir, Moment mal, ich kann mich erinnern, in einer bestimmten Begebenheit, da habe ich mir sogar die Predigt zurück angehört und die Ausdrücke, die mir unterstellt wurden, dass ich gesagt habe, die kamen kein einziges Mal fort. Weder die Wortwahl, noch die Worte, noch das Gefühl kam so rüber. Es war nicht mal da drinnen. Aber die Leute haben es so wahrgenommen. Und mir ist völlig bewusst, ich habe oft Dinge wahrgenommen, die absolut nicht niemals so vom anderen gekommen sind. Hör zu, ich werde für alle meine Fehlverhalten die Verantwortung übernehmen. Das ist ganz einfach. Wenn ich meine Frau falsch behandle, übernehme ich die Verantwortung. Wenn ich meinen Sohn Clayton falsch behandle, übernehme ich die Verantwortung. Wenn ich gegen jemanden sündige, übernehme ich die Verantwortung. Aber wisst ihr was? Ich werde niemals die Verantwortung für den Herzenszustand der anderen übernehmen. Niemals! Als ich das verstanden habe, hat mir das so sehr weitergeholfen. Denn was tun wir oft? Wir Wir nehmen oft die Verantwortung für das, was im Herzen der anderen los ist. Wie viele Probleme machen wir uns in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen? Oh, es tut mir leid, dass dich das verletzt hat. Hör zu, wenn ich verletzende Aussagen mache, dann muss ich die Verantwortung übernehmen für meine verletzenden Aussagen. Da gibt es nichts darüber zu sagen, völlig klar. Ich habe etwas Falsches gesagt, dafür bitte ich um Vergebung. Aber wenn meine Aussage in deinem Herzen Verletzungen hervorruft, dann bist du dafür verantwortlich, was du mit dieser Aussage in deinem Herzen getan hast. Und das ist etwas, das müssen wir begreifen. Niemand ist verantwortlich für meinen Herzenszustand. Wenn ich verletzende Dinge sage, bin ich dafür verantwortlich. Wenn ich verletzende Dinge zu meiner lieben Frau sage, ist das niemandes Schuld. Das ist nur meine Schuld. Aber wenn meine Frau sich entscheidet, diese Dinge in ihrem Herzen festzuhalten, nicht loszulassen, dann bin ich nicht verantwortlich für den Herzenszustand meiner lieben Frau. Und genauso ist es bei mir. Egal, was du tust, egal, was du sagst, egal, was du mir gegenüber antust, das ist deine Sache. Meine Sache ist, erlaube ich diese Dinge in mein Herz einzudringen und festzusitzen und halte sie dann fest. Und drum, mein lieber Freund, bitte besteh nicht länger drauf, dass deine Wahrnehmung genau so richtig ist, wie sie war. Denn wie können 5 Leute im selben Raum sein, dasselbe miterleben, 3 nehmen so wahr, 2 nehmen so wahr? Wer hat recht? Ich hoffe, du kannst verstehen, was ich hier ausdrücken möchte. Das Herz ist der Oberbefehlshaber unseres Lebens. Alles in unserem Leben arbeitet zusammen. Körper, Seele, Geist, Herz. Wir sind ja nicht programmierte Computerwesen. Wir sind faszinierende Wesen, geschaffen im Ebenbild Gottes. Mein Geist hat ein Wissen. Mein Geist weiß die Dinge Gottes. Aber mein Geist gibt sie durch das Herz weiter, wo sie dann gefiltert werden und vom Gehirn dann prozessiert werden. Hör zu. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum gibt es Christen, die haben ein Leben, das so viel schlechter ist als viele Nichtchristen? Mein lieber Freund, ich kenne Ehepaare, die darauf bestanden sind. Gott hat mir gesagt, diesen Mann soll ich heiraten. Gott hat mir gesagt, diese Frau soll ich heiraten. Gott hat uns zusammengeführt und die Ehe ist nur Chaos. Ich will jetzt bei keinem, auf keinen Fall will ich absprechen, dass Gott gesagt haben könnte, dass die zwei heiraten sollen. Da steht niemandem zu, das zu urteilen, außer denen zwei. Keinem Menschen dieser Welt steht es zu, dieses Urteil zu treffen. Wenn du sagst, Gott hat gesagt, das ist dein Ehemann, da gibt es nichts zu sagen. Dein Leben hat mit mir nichts zu tun. Mein Leben hat mit mir zu tun. Aber was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Wie viele Menschen kenne ich? Mit wie vielen Menschen bin ich in der Seelsorge gesessen, die darauf bestanden sind, Gott hat uns zusammengeführt. Aber die Ehe ist ein Chaos. Die Ehe ist ein Dilemma, dass ich mir sage, um Gottes Willen, so eine Ehe will ich auf keinen Fall haben. Und dann gibt es Menschen in der Welt, die haben Gott gar nicht zusammengeführt, die glauben gar nicht an Gott. Da gibt es Atheisten, die glauben nicht einmal an die Existenz Gottes. Denn Ehe ist wunderbar, deren Ehe ist gut. Da gibt es Menschen, die sagen, Gott hat mich geführt in dieses Geschäftsleben. Gott hat gesagt, ich soll dieses Geschäft aufmachen. Und die machen das Geschäft auf und das geht bankrott. Und dann gibt es gottlose Menschen, die sind erfolgreich und sind Multimillionäre und haben eigene Privatflugzeuge und was immer auch. Und dann kommt immer die Frage, wie kann es sein, dass der Gottlose eine gute Ehe hat und der Gottselige hat eine katastrophale Ehe? Hör zu, wenn du das Herz verstehst, dann ergibt das alles einen Sinn für dich. Denn wenn ich lerne, mit meinem Herzen richtig umzugehen, wird das in meinem Leben sich reflektieren. Aber wenn ich lerne, mit meinem Herzen nicht richtig umzugehen und es zu ignorieren, dann auch als Christ wird eine Ehe nicht gut sehen. Da gibt es Menschen, die haben mit Gott nichts auf dem Hut, aber die verstehen, dass Liebe und Vergebung und Toleranz und Gütigkeit und Freundlichkeit, Herzenseinstellung sind notwendig sind für eine gute Ehe. Und durch diese Herzenseinstellung spiegelt sich das alles in ihrem Leben wider. Darum, das Herz ist die Schaltzentrale. Das Herz ist der Oberbefehlshaber. Wenn wir nur verstehen würden, wie wichtig das ist, würden wir immer wiederum auf unser Herz Acht geben. Wissenschaft hat herausgefunden, dass das Herz ist die stärkste elektromagnetische Energie vom ganzen Körper. Wisst ihr, dass die elektromagnetische Energie vom Gehirn aus nicht sehr weit messbar ist, nur einige Zentimeter? Aber die elektromagnetische Energie des Herzens kann bis zu einem Meter Abstand wahrgenommen und gemessen werden. Das elektromagnetische Feld vom Herzen ist 60 Mal stärker als die des Gehirns. Ich habe in meinen Nachforschungen kam ich auf einen Test. Da gibt es eine Research Clinic in Amerika. Research, wie sagt man das auf Deutsch? Ah, ihr wisst doch, was ich meine. Eine Forschungsklinik. Da gibt es eine Forschungsklinik in Amerika und Menschen müssen dort natürlich freiwillig hingehen, das ist völlig klar. Und die haben Tests gemacht und einer der hartgesottensten Wissenschaftler, der persönlich dieses geschrieben hat und der mit Gott nichts im Hut hatte, also der glaubte nicht an Gott, absolut nicht, der beschreibt sich selbst als einen hartgesottenen, gottlosen Wissenschaftler. Der bekehrte sich durch dieses wissenschaftliche Experiment. Da nahmen sie Personen und die Personen, die beim Sterben waren, die kamen in diese Klinik und ihnen wurde auch gesagt, sie sind Teil eines wissenschaftlichen Experiments und sie machten das freiwillig mit. Und an diesen Personen wurden dann die ganzen Geräte angeschlossen mit EKG und was weiß ich was alles. Und da haben sie dann die Anschlagnadel, die diese Energie misst, die ging auf maximal 500, von 0 auf 500, 0 auf 500 ins Positive und 0 auf 500 ins Negative. Und diese Wissenschaftler, die haben, bevor sie das Experiment mit diesen Patienten gemacht haben, da haben sie ihr Instrument an einen 50 Kilowatt Radiosender angeschlossen. Und dieser 50 Kilowatt Sender hatte die Fähigkeit, in der ganzen Welt auszustrahlen, die Schallwellen. Und als sie das angeschlossen haben, ihr Gerät bei der 50 Kilowatt Radiosender, da schlug die Nadel auf 9. 9 positiv. Das Maximum war 500, okay? Dann kam eine Frau, die Frau hatte Gehirnkrebs und durch den Gehirnkrebs natürlich hat sich ihr Leben sehr verändert. Am Anfang wurde der Gehirntumor nicht sofort erkannt. Und durch das hatte sich die Frau sehr verändert, in ihrem Verhalten auch. Die Familie hat diese Frau begonnen abzulehnen. Die Familie ist sogar darauf bestanden, dass diese Frau in eine Psychiatrie kam. Und die Frau wurde sehr, sehr falsch behandelt. Jetzt ging es zum Sterben. Und diese Frau war am Sterben durch ihren Gehirntumor. Und sie wurde angeschlossen, all diese Geräte. Und die Wissenschaftler, die 5 Wissenschaftler waren in einem anschließenden Raum. Und dort haben sie die Messgeräte gehabt. Als es zum Tod dieser Frau ging, also wirklich zum Tod hinging, hat diese Frau ihren Mund geöffnet und die hat begonnen, Gott zu loben und Gott zu preisen. So auf die Art und Weise. Herr, du bist der Größte. Gott, ich bete dich an. Gott, ich bitte dich, dass du barmherzig bist und gnädig bist mit meinen Familienmitgliedern. Gott, rechne ihnen diese Schuld nicht an, wie sie mich misshandelt haben und alles Mögliche mir angetan haben. Gott, vergib ihnen, sei gnädig, sei gütig, sei barmherzig. Gott, du bist meine Kraft, du bist meine Stärke. Du bist derjenige, den ich immer geliebt habe, den ich immer lieben werde und dem ich immer vertrauen werde. Und als diese Frau all diese Dinge ausgedrückt hat, ging die Nadel auf 500 positiv, schlug an und wollte weitergehen und konnte nicht. Der Wissenschaftler hat sich bekehrt. Der Wissenschaftler hat durch harte Fakten gesehen, dass das, was aus unserem Herzen ausgeht, wenn es Gott wohlgefällig ist und positiv ist, enorme Auswirkungen hat. Der nächste Patient, der dann zum Sterben war, war ein absolut gottloser Mann. Gottloser Mann, wie es nur gottloser nicht geht. Und als dieser Mann zum Sterben kam, hat er Gott geflucht, den Namen Gottes missbraucht und nur geschimpft und geflucht. Und diese Wissenschaftler sagen, wie die Nadel 500 negativ ging. Das heißt, die Energie, die ausging aus dem Herzen der einen Frau, war positiv, die Energie, die ausging aus dem Herzen des Mannes, war negativ. Hört zu, Dinge, die die Bibel uns ganz klar sagt, ein betrübtes Herz macht uns kaputt, ein fröhliches Herz ist Medizin für den Körper. All diese Dinge, die sind wissenschaftlich heute zu beweisen. Ich habe ein Experiment gemacht bei unserem Wochenende in Brasilien, um den Leuten zu zeigen, wie stark das Herz doch wirklich ist und wie wahrhaftig es funktioniert. Ich nahm eine freiwillige Person, ich sagte, egal wer, ich sagte, ich brauche einen Freiwilligen. Wer immer auch das will, der soll hierher kommen. Eine Dame meldete sich dann und diese Dame, die kannte mich nicht und ich kannte, also sie kannte mich wahrscheinlich vom Internet her und so weiter und so fort, hat meine Predigten dann gehört, aber ich kannte sie nicht. Ich wusste nicht, wer sie war, habe sie noch nie gesehen. Ich rief sie auf die Bühne rauf und ich sagte zu ihr, ich werde dir jetzt etwas sagen, du konzentrierst dich auf mich, du hörst ganz, ganz gut zu, was ich dir sage und dann versuchst du zu ergreifen, was ich gesagt habe. Und ich habe sie einfach gesagt, natürlich auf Deutsch, also eigentlich auf Österreichisch, ich habe gesagt, dass ich dich wahnsinnig liebe. Ich liebe dich so verrückt und so wahnsinnig. Und natürlich spricht niemand Deutsch dort in Brasilien. Und ich habe zu dieser Dame gesagt, so, was habe ich dir mitgeteilt? Sie hat gesagt, keine Ahnung. Ich habe versucht doch zu ergreifen, was ich dir mitgeteilt habe. Keine Ahnung. Ich habe gesagt, irgendjemand in dem Raum weiß, was ich mitgeteilt habe. Nein. Ich habe gesagt, hör zu. Ich werde dir jetzt ganz dasselbe mitteilen, ohne ein einziges Wort zu sagen. Und ich gebe dir auch keine körperliche Geste. Also nicht, weißt du, keine körperliche Geste. Ich war körperlich völlig neutral, habe mich ganz bewusst zurückgenommen. Ich habe gesagt, halt einfach meine beiden Hände und ich werde jetzt von meinem Herzen das ausdrücken, was ich dir gesagt habe. Ich starr steif da, machte keine Miene, gar keine Miene. Ich hielt ihre Hand und in meinem Herzen setzte ich Gedanken frei und Gefühle frei. Der bedingungslose Liebe ihr gegenüber. Es hat nur Sekunden gedauert. Nur Sekunden. Da begann diese Dame zu heulen und heulen. Und ich sagte, noch nie habe ich mich in meinem Leben so geliebt gefühlt. Noch nie habe ich mich in meinem Leben so geliebt gefühlt. Ich fühle mich so geliebt, ich fühle mich so irrsinnig geliebt. Noch nie habe ich mich in meinem Leben so geliebt gefühlt. Daniel wusste, er hat mich dort übersetzt, und Daniel wusste, was da geschah. Also er konnte den Leuten sagen, das waren wirklich die Worte, die er vorher gesagt hat. Ihr hättet sehen sollen, was sich in dem Raum abgespielt hat. Als wir den Leuten mitgeteilt haben, dass zuerst haben wir mit Worten dasselbe gesagt, was wir jetzt von unserem Herzen ausdrücken. Wie oft, meine lieben Freunde, hat dir jemand etwas gesagt und du hast gespürt, nein, so ist es nicht. Wisst ihr, Kinder sind die Besten. Du kannst ein Kind nicht vor das Licht führen. Du kannst zum Kind 100-mal sagen, ah, ich hab dich so lieb, ah, du bist so süß, ah, ah, ah. Wenn das vom Herzen nicht wahrhaftig ist, wird das Kind das nicht aufnehmen. Auf der anderen Seite wiederum, du kannst ein Kind wirklich aufrichtig vom Herzen lieben. Und es ist egal, wie gut du dich da ausdrücken kannst oder nicht, das Kind wird das sofort spüren und aufnehmen. Wenn ich bei uns ins Waisenhaus reingehe, da, ihr müsstet mal dabei sein, allen Kinder im Waisenhaus, die schwärmen um mich herum, die wollen auf meinem Schoß sitzen, die umarmen und lassen mich nicht los. Warum? Das Herz des Kindes spürt, dass da aufrichtige Liebe ist für das Kind. Mein Freund, Denke mal darüber, wie stark unser Herz ist und wie gewaltig unser Herz einen Einfluss hat auf die anderen Menschen um uns herum. Ich habe eine Aussage gemacht, die ich auch gern bestätigen möchte hier, nämlich, im Grunde genommen ist es nicht Gott, der das Wunder tut, das du brauchst, sondern im Grunde genommen, dein Herz schafft das Wunder, das du brauchst. Aber rein und Gott und Wunder, Gott und Wunder. Hör zu. Ich werde ja niemals Gott unterstellen, dass Gott keine Wunder tut. Aber dennoch geschehen die Wunder aus dem Glauben unseres Herzens heraus. Jesus konnte nicht viele Wunder tun in Nazareth, außer ein paar kleine Gebrechen heilen wegen ihres Unglaubens. Und Glauben ist eine Herzenssache. Darum, für mich ist es klar geworden, mein Herz und der Glaube meines Herzens schafft das Wunder. Wenn unser Herz Gott beschränken kann, wenn unser Herz das Wort Gottes beschränken kann, ich weiß, Gott ist allmächtig, das weiß ich, aber ich sage unseren EPS, unseren Schülern der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, sage ich immer wieder, selbst Gott kann dich nicht freisetzen von den Dingen, die du liebst und die du festhältst. Weil Gott hat mir als Menschen den freien Willen übergeben. Und mir ist völlig bewusst, Gott ist allmächtig und in seiner Allmacht kann Gott alles. Aber in seiner Souveränität hat Gott mir den freien Willen übergeben. Und wir müssen aufhören, Gott zu überzeugen, 100.000 Dinge zu tun und stattdessen uns Zeit nehmen, unser Herz zu überzeugen, dass das vollbrachte Werk des Kreuzes genug ist. Meine lieben Freunde, wenn wir nur ergreifen könnten, wenn unser Herz das Richtige glaubt, werden wir das Richtige leben. Wenn unser Herz das Falsche glaubt, werden wir das Falsche erleben. Wie lange haben wir uns selbst frustriert, weil wir Gebet als etwas gesehen haben, Gott zu überzeugen. Ich kann mich erinnern, in meinem jungen Christenleben, die endlosen Gebetslisten. Und irgendwann einmal macht sich unser Herz zu. Ich habe ein Seminar gehalten in Sao Paulo, also nicht in der Stadt, sondern im Bundesstaat. Sao Paulo, vor einigen Jahren war das. Und das Seminar war über Leben ohne Beschränkungen. Und dieser Pastor hat mich gebeten, das Seminar zu halten in seiner Gemeinde. Und es kam dann zu einem Punkt, wo es hinkam zum nehmenden Glauben. Und als ich dann gelehrt habe, dass Christus hat alles getan, das Werk des Kreuzes ist vollkommen, es ist vollbracht. Im Grunde genommen braucht Gott niemand mehr heilen. Die Heilung gehört uns, die müssen wir annehmen. Und so weiter und so fort. Und wir müssen aufhören, Gott zu überzeugen, uns Dinge zu geben. Wir müssen endlich unser Herz zu überzeugen, dass sie uns gehören und sie nehmen. Und wisst ihr, und der Pastor wurde sauer auf mich, obwohl er mich gebeten hat, speziell dieses Thema 3 Tage in seiner Gemeinde zu lehren, wurde er sauer auf mich. Denn er hat die Gemeinde dorthin getrillt. Je mehr und aufrichtiger und intensiver wir beten und bauen, desto mehr wird Gott dann etwas tun können. Und plötzlich kommt der Reinhard und lehrt das Gegenteil von dem, was der Pastor die Gemeinde dahin getrillt hat. Nur, ich habe weder böse Absichten gehabt, noch böse Gedanken. Ich habe auch gar nicht gewusst, wie die Gemeinde lebt und wie sie ihr Leben führt und was sie macht. Ich kannte die Leute ja gar nicht. Und am Ende saßen wir dann beim Abendessen in einem Restaurant, der Pastor, seine Frau, Debbie und ich. Und wir saßen zu viert an diesem Tisch. Und der Mann sagt, der Reinhard, also was du da heute gelehrt hast, mit dem stimme ich gar nicht überein. Also was du da heute gelehrt hast, das mag ich ganz und gar nicht. Das passt mir überhaupt nicht. Und ich habe zu ihm gesagt, es tut mir wirklich leid, ich entschuldige mich da aufrichtig. Ich wollte in der Gemeinde keinen Zwiespalt anrichten. Ich wollte da absolut, das tut mir wirklich aufrichtig leid. Sorry, ich habe einfach mein Seminar gelehrt und ich wusste das nicht. Ich habe gesagt, aber erlaubst du mir eine Frage zu stellen? Er hat gesagt, natürlich. Ich habe zu ihm gesagt, mein lieber Freund, hier ist meine Frage. All die Gebete, die du Gott angefleht hast zu tun in den letzten 10 Jahren, wie viele davon sind wirklich auch geschehen und eingetreten? Und bevor dieser Pastor antworten konnte, hat seine Frau gesagt, ganz, ganz wenige nur. Der Reinhard hat recht. Ich will so nicht mehr weiter beten. Ganz, ganz wenige. Und wisst ihr, diese Ehrlichkeit dieser Frau hat den Pastor so tief bewegt. Denn was geschieht? Unser Herz verschließt sich. Wenn Gott gut ist und ich ihm ständig bitte, das Wunder zu tun, warum tut er es dann nicht? Das sind ja nicht so rationale Überlegungen. Das sind Dinge, die tief in unserem Herzen drinnen sitzen. Darum möchte ich die Aussage nochmal hier ganz klar machen. Dein Herz und der Glauben deines Herzens schafft und erwirkt dein Wunder, nicht Gott. Gott ist die Quelle des Wunders, ist mir völlig klar. Ohne Gott gibt es keine Wunder, ist mir völlig klar. Niemals würden wir Gott in Frage stellen. Aber was wir ähnlich die Verantwortung übernehmen würden, ist, wenn wir in unserem Herzen dem vertrauen, was am Kreuz geschehen ist, werden wir es auch erleben. Und was tun wir? Wir beschuldigen Gott, dass das Wunder nicht geschehen ist. Wir beschuldigen Gott, dass der Covid noch immer die Welt regiert. Wir beschuldigen Gott, dass unsere Länder noch immer in so einem Chaos sind. Ständig kriegt Gott die Schuld für die Dinge, die zu tun haben mit unserem eigenen Herzenshaltung. Schau mal diesen Vers an. Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum verlockt mein Herz und ich will ihm danken mit meinem Lied. Hör mal zu. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut. Darum wurde mir geholfen. Wisst du, Psalmist schreibt hier, dass meine Hilfe habe ich erlebt, weil mein Herz vertraut hat. Nicht Gott hat mir geholfen, sondern mir wurde geholfen. Es gibt so viele wissenschaftliche Beweise, dass die 40.000 Neuronen in etwa, die in meinem Herzen sind, die ständig an das Gehirn weiter kommuniziert werden und das Gehirn das Ganze dann prozessiert, dass jede einzelne Zelle meines Körpers ist so von Gott programmiert, dass sie dahin zusammenarbeitet, dass das, was mein Herz wirklich glaubt, geschieht. Und als ich diese harten Fakten gesehen habe, zusammen mit all diesen 854 Erwähnungen des Herzens in der Bibel, wurde mir immer klarer, das Herz ist der Schlüssel, ist die Schaltzentrale, ist der Oberbefehlshaber. Wenn wir in unserem Herzen Stress, Zorn, Angst, negative Gedanken erlauben, dann beeinflusst das jeden Bereich unseres Körpers. Viele Dinge, die wir dem Teufel in die Schuhe geschoben haben, bin ich heute der Meinung, hat nichts mit dem Teufel zu tun, sondern mit unserem eigenen Herzen. Wir haben negative Herzenshaltungen erlaubt und dann die negativen Konsequenzen geerntet und haben dann den Teufel dafür beschuldigt. Und darum, meine liebe Freunde, wir müssen endlich zu dem Punkt kommen, wo wir verstehen lernen, wie unser Herz wirklich funktioniert, wo wir verstehen lernen, dass es gibt einfach etwas, wo wir Verantwortung haben und das ist der Zustand unseres Herzens. Wisst ihr, die Welt nennt das positives Denken, aber wir nennen das Herzenshaltungen. Wir wollen unsere Zukunft verändern, aber wir wollen unser Herz nicht verändern. Da gibt es Leute, wisst ihr, die immer wieder Erfolg haben im Geschäft und jeden Erfolg im Geschäft sich selbst kaputt machen durch ihre falschen Herzenseinstellungen und Herzenshaltungen. Und wenn wir nur verstehen würden, dass Gott das ganze Universum so geschaffen, uns so geschaffen hat, dass alles auf Saat und Ernte passiert. Ich hatte vor kurzem, saß ich mit einem Prediger und Pastoren zusammen in einer sehr, sehr, sehr großen Gemeinde. Und dieser Mann sagte, Reinhard, ich habe jetzt den neuen Bund auch verstanden. Und ich glaube nicht mehr an das Gesetz der Saat und Ernte. Wir brauchen keine Finanzen sehen, um von Gott finanziell gesegnet zu werden. Denn im neuen Bund gehört jeder Segen uns. Saat und Ernte ist nicht mehr wichtig. Und wisst ihr, der wollte mir dann auch einige Bibelstellen noch zitieren, warum das so ist. Aber ich habe gesagt, Schön, okay, das akzeptiere ich, dass du das so siehst. Aber ich sehe das ganz, ganz anders. Nämlich, wie sehe ich das? Das Gesetz der Saat und Ernte ist ein Gesetz, das in die DNA des Universums hineingeschrieben ist. Du wirst immer sehen, das, was du erntest, mein lieber Freund. Und das vollbrachte Werk des Kreuzes hat dieses Gesetz der Saat und Ernte nicht aus dem Universum geschaffen. Ohne dem Gesetz der Saat und Ernte, oder wenn das Gesetz der Saat und Ernte jetzt nicht mehr funktionieren würde, würde die Welt zu existieren aufhören. Aber wie denn, Reinhard? Was isst du? Auch jedes Fleisch, das du in den Mund nimmst, wurde gesät. Was? Rindfleisch. Wenn der Stier den Samen nicht hineinsät in die Kuh, in den Mutterleib der Kuh, gibt es keinen Kalb und dann gibt es auch kein Fleisch mehr. Jedes Korn, jede Pflanze, jeden Menschen. Der Vater sät, pflanzt, das Sperma in den Mutterleib der Mutter, ein Kind geschieht. Die Kleider, die du tragst. Alles basiert auf Saat und Ernte. Mensch existiert, weil Vater in die Mutter sät. Tiere existieren, weil das männliche Tier den Samen in das weibliche, in das Muttertier einpflanzt. Alles wächst. Der Stoff. Und wenn wir mal verstanden haben, dass das ganze Universum basiert auf das Gesetz der Saat und Ernte, so hat Gott es auch geschaffen, dann werden wir auch verstehen, dass wenn wir die negativen Dinge unseres Herzens weiterhin sehen, dann werden wir die negativen Dinge in unserem Leben auch ernten. Wisst ihr, als Wissenschaftler herausgefunden haben, dass Gedanken Energie sind und Energie Masse ist und Masse nicht zerstört werden kann, aber sehr vollständig verändert werden kann, habe ich mir gedacht, wie genial. Genauso sagt es auch das Wort Gottes. Die Gedanken deines Herzens, die können nicht zerstört werden, aber die können verändert werden. Wie viel Energie haben wir aufgewendet, um negative Gedanken zu bekämpfen? Ah, ich darf das nicht denken. Ah, ich darf das nicht denken. Ah, ich darf das nicht denken. Und wir bekämpfen die Stressgedanken, wir bekämpfen die traumatischen Gedanken, wir bekämpfen die Gefühle unseres Herzens, anstatt aufzuhören, alles Negative zu bekämpfen und zu verändern. Nicht, denk nicht an das Böse, sondern denk an das Gute. Alles, was lieblich ist, darauf richtest du deine Gedanken. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann haben wir auch verstanden, ich kann die Gedanken verändern. Ich möchte euch nicht die Details erzählen von dieser Dame, die eines der tiefsten Traumas erlebt hat, die ich je erlebt habe, denn ihr kennt sie zwar eh nicht, aber vielleicht kann man das doch tun. Okay, ich werde es tun, einfach um hier euch zu helfen. Ihr habt ja keine Ahnung, wer diese Dame ist und Brasilien ist riesengroß. Ich kenne diese Dame persönlich und es würde ihr auch nichts ausmachen. Aber es ist einfach nur als anonyme Frau X, okay? Diese Dame, die hat ein zweijähriges Kind und ihre Eltern sind seit Jahrzehnten verheiratet und da gab es nie Streit. Da gab es nie Streit im Elternhaus, da gab es nie Hass oder irgend so etwas. Und vor nicht so langer Zeit, vor einigen Monaten war es, da... Und diese Dame war jetzt bei meinem Herzveränderungsseminar auch in Brasilien. Und nachdem ich gefragt habe, wer hat große traumatische Dinge miterlebt, und so war eigentlich meine Frage. Gibt es eine Person hier, die solche Hassgefühle hat im Herzen gegen irgendeine andere Person, dass du schaffst es nicht, da rauszukommen. Du spürst nur Hass und Zorn und Ablehnung. Das ist das Gefühl, dass du bekämpfst, dass du versuchst loszuwerden, das schaffst du nicht. Am Ende waren dann 5 Personen und dann bin ich immer weitergegangen, bis wir herausgefunden haben, diese Dame hat die stärksten traumatischen Gefühle gehabt. Vor einigen Monaten hat die Mutter dieser Dame das Kind in den Armen gehabt. Also wir nennen mal die Name, nur damit wir das nicht verwechseln. Wir nennen mal die Dame, nennen wir sie Maria. Okay, also die Maria hat ein Kind, das Kind nennen wir mal Franz. Maria hat ein zweijähriges Kind, das Kind heißt Franz. Und der kleine Franzi war bei den Großeltern. Und die Großmutter, die hielt diesen Franzi in den Armen Und plötzlich aus nirgendwo, aus keinem absehbaren Grund, nahm der Großvater ein Messer, lief auf die Großmutter hin und beginnt sie abzustechen. Abzustechen. Mit der Absicht, sie zu ermorden. Die hat aber den kleinen Franzi in den Armen und der kleine Franzi sieht das alles. Kleine Franzi fällt natürlich zu Boden. Die Schreie, der Lärm. Der Ehemann kommt rein. Der Ehemann, also nicht der, sie versuchte die Großmutter abzustellen, nicht der Großvater, sondern der Schwiegersohn. Der Papa vom kleinen Franzi. Lauft rein, überwältigt dann diesen Großvater und reißt ihm das Wasser. Es ist alles Tatsache, alles so, wie es geschehen ist. Der Großvater sitzt jetzt zurzeit gerade im Gefängnis und wartet auf sein Urteil. Die Mutter kommt dann rein und sieht das Ganze, sieht ihre eigene Mutter am Boden, mit dem Leben ringend, er hat überlebt, bricht eine Welt für sie zusammen, das Kind ist traumatisiert. Und diese liebe Frau, die kämpft seit diesen Monaten mit Nacht, mit Albträumen und wird ihre Hassgefühle für ihren Vater nicht los. Schafft sie nicht, schafft diese Erinnerung nicht, dieses Trauma nicht aus ihrem Herzen zu kriegen. In einigen Minuten, ich will jetzt nicht genau sagen, wie lange wir gebraucht haben, 5, 10, hat sich das Herz dieser lieben Frau so verändert, so verändert. Am nächsten Tag sagt sie zu mir: Reinhard, es gibt kein einziges Hassgefühl mehr meinem Vater gegenüber. Kein Hassgefühl, keinen Ärger, keinen Groll. Das einzige Gefühl, das ich in meinem Herzen habe, ist nur Liebe. Nur Liebe und nur Barmherzigkeit für meinen Vater. Und diese Schmerzen sind weg aus meinem Herzen. Der Groll ist weg aus meinem Herzen. Auch die Gefühle sind weg. Wisst ihr, Gefühle lügen ja. Oft, aber oft nicht. Wir müssen unsere Gefühle ernst nehmen. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, wir gehen jetzt hinein in deine Herzenszone, so nenne ich das gern, und dort im Herzen werden wir das jetzt ändern. Ich habe sie in eine Meditationsreise geführt, genauso wie wir das in der ersten Einheit gemacht haben, diese Meditation. Ich habe gesagt, setz dich hierher, schließ die Augen. Ich habe sie auf die Bühne geholt. Wir machen das alle vor allen Leuten. Ich habe niemand erzählt, was ihr Trauma war. Ich habe sie dann hineingeführt zu diesem Schmerz. Ich habe gesagt, du musst diesen Schmerz jetzt erleben. Sie hat diesen Schmerz tief gefühlt, in die Augen geschaut und dann brachte ich Jesus hinein. Und Jesus kam plötzlich in den Raum und Jesus sagte, ich möchte dir helfen, dieses Trauma zu überwinden. Und die Übung ging dann hin, dass Jesus ihr gesagt hat, wie er bedingungslos liebt, wie alle die Dinge, die sie falsch gemacht hat, er vergeben hat und wie nur Liebe aus ihm ausgeht und die Liebe Gottes in diese Situation hineingebracht hat, die Liebe Gottes diesem eigenen Vater gegenüber, der ausgedrückt wurde, sie alle Schmerzen losgelassen hatte, sie dem Herrn hingegeben hat und tief in Meditation die Liebe Gottes für sich ergriffen hat und wie Jesus zu ihr sagte, meine Liebe, gib doch diese Liebe auch deinem Vater. Ich liebe so, ich leide so, wenn ich sehe, wie er selbst sein Leben zerstört hat. Und indem wir die negativen Gedanken, die traumatischen, umgeschrieben haben und durch positive ersetzt haben, veränderten sich ihre Gedanken und ihre Gefühle. Mein lieber Freund, niemand ist verantwortlich für die Meditationen und Gedanken deines Herzens als du selbst. Und hier ist der Punkt, wo wir immer wieder ansetzen müssen. Ich kann ja nichts dafür, dass ich so fühle. Die Kindheit. Ich kann ja nichts dafür, dass ich so fühle. Mein Vater. Ich kann ja nichts dafür, dass ich so fühle. Ich kann ja nichts dafür. Doch. Doch. Du kannst dich entscheiden, so zu denken wie Gott. Du kannst dich entscheiden, so zu fühlen wie Gott. Nämlich deine Gefühle folgen deinen Gedanken und die vereinen sich mit den Gedanken zu einer Einheit und dann sind sie Emotionen. Und wenn wir ganz bewusst uns entscheiden, über diese Dinge liebevoll, über diese Menschen liebevolle Gedanken zu denken, über diese wir heute nur Hassgedanken haben, weil sie so traumatische Dinge an uns angetan haben, Freunde, ich habe eins gemerkt, wenn es ums Herz geht. Solange wir Entschuldigungen haben, warum wir so sind, wie wir sind, ändert sich unser Herz nicht. Du musst Verantwortung übernehmen für dein Herz. Niemand ist schuld für den Zustand deines Herzens als du. Das ist einer der ersten Schlüssel, auf denen ich immer wieder bestehe in meinen Seminaren. Denn solange du deinem Vergangenheit die Schuld gibst, Gott, der Frau, die du mir gegeben hast, sagt der Mann. Die Schlange, sagt die Frau. Und wisst ihr, wenn wir anfangen, die Gedanken in unserem Herzen zu umschreiben, die alten loslassen, neu darauf schreiben, dann ändert sich unser Herz. Und wenn sich unser Herz ändert, ändert sich alles in unserem Leben. Denk dran. Bring doch, geh hinein in dein Herz. Dort, wo du alles Mögliche erlebt hast, lass diesen Schmerz los, leg ihn Jesus zu Füßen und dann beginn du über diese Menschen Gedanken zu denken, der Liebe, der Vergebung, des Loslassens. Und dann wird dein Herz überschrieben werden. Und diese schmerzhaften Dinge in deinem Herzen, die wirst du loslassen können. Meditation ist der Schlüssel. Meditation, und wir werden noch einiges darüber sprechen. Wir haben ja noch eine Einheit, vielleicht sogar noch zwei. Meditation heißt, du gehst genau in dein Herz hinein, mit dem du ja auch denkst. Du schaust dir die Dinge an, die dich so traumatisiert haben. Und dann entscheidest du dich, Liebliches zu denken. Dann entscheidest du dich, die Wahrheiten Gottes zu denken. Du musst dich sehen mit den Augen deines Herzens. Ich habe den Leuten immer wieder gesagt, bevor ich das erste Wunder gesehen habe, durch das Auflegen meiner Hände, habe ich das erste Wunder in meinem Herzen sehen müssen. Wir wollen gerne das Wunder auf der Straße sehen, aber wir haben es in unserem Herzen noch nicht gesehen. Wir wollen gerne die Versorgung auf unserem Bankkonto sehen, aber wir haben die Versorgung auf unserem Herzen noch nicht gesehen. Wir wollen gerne Missionsprojekte sehen mit unseren Augen, aber wir haben sie mit unserem Herzensaugen noch nicht gesehen. Alles, was du in deinem Leben erleben möchtest, musst du zuerst in deinem Herzen erleben. So simpel ist das. Der Glaube des Herzens manifestiert sich in deinem wahren Leben. Und für den Glauben deines Herzens bist du zuständig. Meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch weitergebracht, gut getan. Wie gesagt, mein Buch wird sehr bald heraus sein. Ich hoffe, dass wir es in 2 Monaten schaffen. Mit dem Buch werden wir auch eine Möglichkeit finden. Ich habe mir noch nicht genau das klar gemacht, wie das geht. Ich muss mit meinem Team noch sprechen, wie wir es schaffen werden, dass wir auch das ganze Herztransformations-Kit anbieten können auf Deutsch, mit Meditationen, wie wir wirklich unser Herz ändern können. Wir arbeiten daran, dass es möglich sein wird. Ich bin mir auch noch nicht bewusst, wo das Buch vertrieben wird. Ich liebe den Aufbruchverlag so sehr in Berlin, aber von der Zeitspanne her wurde mir von vielen Leuten aus Deutschland gesagt, wir brauchen das Buch so schnell wie möglich. Dadurch habe ich die Übersetzung jetzt selbst in die Hand genommen. Wir haben ein ganz tolles Team, das daran arbeitet. Und bleibt einfach in Kontakt, in Verbindung mit mir. Und wir werden bald wissen, wie und wo und wann das möglich sein wird. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und wir machen bald weiter.